Geschäfte und Gefühle von Pierre-Jean Bouyer. Aus dem Französischen von Jean-Louis Marie. Regie Christoph Pragua. Der letzte für heute. Ich wollte sowieso nichts mehr. Hören Sie, Monsieur Philippe. Natürlich ist das ein angenehmer Ort hier. Viel Gold, Ledersessel. Nicht zuletzt meine Gesellschaft. Hoffe ich wenigstens. Aber Sie verbringen sehr viel Zeit hier. In der Bar. Viel Zeit. Viel zu viel Zeit. Die Hotelgäste zu observieren ist Bestandteil meiner Arbeit. Störe ich Sie, Monsieur Roger? Mich nicht. Aber die Direktion. Ach. Sie wissen, warum Ihr Vorgänger entlassen wurde? Ja, er soll gerne ein zu viel getrunken haben, hat man mir zumindest erzählt. Das macht in einem Hotel dieser Kategorie nicht gerade einen guten Eindruck, hm? Das war die offizielle Version. Die inoffizielle. Soll ich sie Ihnen verraten? Hm. Ich habe gehört, er hat mit einem weiblichen Gast geschlafen. Und anschließend hat sich die Dame beschwert. Von wegen die Situation ausgenutzt und so. Naja. Jedenfalls musste er alles zugeben und wurde fristlos entlassen. Hätten Sie denn an seiner Stelle irgendetwas zugegeben? Vielleicht. Wobei, ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht... Sind Sie Philipp, der Typ, der den Laden hier überwacht? Ja. Der Hoteldetektiv. Hat Ihnen der Direktor nichts von mir erzählt? Doch, schon. Nur, ich hatte die Begegnung nicht so plötzlich erwartet. Naja, gibt es hier einen ruhigeren Ort, wo wir uns ungestört unterhalten können? Für gewöhnlich bin ich derjenige, der eine Unterhaltung mit dem Gast wünscht. Manche von Ihnen begehen gewisse Unregelmäßigkeiten und da muss ich eingreifen. Glauben Sie nur nicht, weil wir uns in einem Luxushotel befinden, gäbe es hier ausschließlich ehrliche Gäste. Naja, also wohin? Da, bei den Clubsesseln können wir ungestört sprechen. Und Roger, bitte zwei Scotch. Auf meine Rechnung natürlich. Natürlich. Und hier kann es auch wirklich niemand hören? Sie können sich nicht vorstellen, was diese Sessel schon alles mitbekommen haben. Kleine und unbedeutende, große und selbst Staatsgeheimnisse. Ah ja. Wenn auch nur ein einziges Wort von dem, was Sie mir zu sagen haben, diesen Ort ohne unser gemeinsames Einverständnis verlassen sollte, bedeutete so, das Ende unseres guten Rufs. Zwei Scotch. Danke, Roger. Hier können wir in aller Ruhe reden und niemand wird uns stören. Hier sind wir sicher. Na gut. Dann lassen wir direkt zur Sache kommen, ohne Umschweife. Ja. Ich verdächtige meine Frau, sie betrügt mich. Wie originell. Das interessiert mich nicht. Ich habe das Luder verfolgt und nichts entdecken können. Ganz schön vorsichtig, die beiden. So vorsichtig, dass ich es nicht geschafft habe, herauszufinden, wer der Typ ist. Tatsächlich? Ich habe mit allen Mitteln versucht, ihr irgendwas zu entlocken, gehofft, dass sie sich verplappert. Ich hätte fast die Nerven verloren. Aber Körperverletzung bedeutet Knast. In meinem Alter, bei meiner Verantwortung. Was machen Sie beruflich? Das geht Sie nichts an. Ich brauche nur einen Namen. Einen Namen und ein Gesicht. Wie kommen Sie darauf, dass Ihre Frau fremd geht? Sie ist besser gelaunt als sonst. Aha. Neulich hat sie sogar unter der Dusche gesungen. Ach ja? Ja. Hier. Nehmen Sie diesen Umschlag. Lassen Sie das. Die Scheine sind echt. Ja? Das sind 50.000. 50.000? Ja, ganz ohne Steuern. 50.000. Haben Sie ein Foto von ihr? Ja, hier. Die Frau auf der rechten Seite. Was ist? Ist Ihnen schlecht? Der Kreislauf, der Kreislauf. Ja, Sie sehen doch ganz blass aus. Es wird schon wieder, wird schon wieder. Ja. Wie sind Sie auf mich gekommen? Seltsam. Diese Frage taucht immer auf, wenn ein Detektiv in einer Geschichte erscheint. Seit vielen Jahren steige ich in diesem Hotel ab. Ich bin alle 2-3 Monate 3-4 Wochen hier. Oh, 4 Wochen? Geschäfte, Sie verstehen? Ja. Ich habe sie schon mal gesehen. Ist ja schließlich mein Job. Ich zähle hier sozusagen zu den Top-Kunden. Und bei den Preisen dieses Etablissements setze ich auch darauf, dass dieser kleine Gefallen zu den erstklassigen Dienstleistungen gehört, die ich zu Recht von einem Haus wie diesem erwarten darf. Natürlich, natürlich. Ich will kein Risiko eingehen und die Dienste irgendeines hergelaufenen Privatdetektivs in Anspruch nehmen. Verstehen Sie mich? Soll ich nun für Sie ermitteln oder nicht? Ja, inoffiziell. Und offiziell? Ich rechne mit der legendären Diskretion, die unter anderem zum Ruf dieses Hotels beigetragen hat, klar? Erzählen Sie mir etwas über Ihre Frau. Es war wie ein Schlag in die Magengrube. Wie ein dicker, fetter Kloß im Bauch. Ich habe versucht, tief einzuatmen, konnte ich aber nicht. Dann habe ich das Foto nochmal angeguckt. Die Frau da auf der rechten Seite und diese Frau auf dem Foto. Das warst du, Hortense. Oh. Ja. Neben dir eine Frau, die eine gewisse Ähnlichkeit mit dir hatte. Im Hintergrund Tische und viele Leute, sehr, sehr, sehr viele Leute. Das sah aus wie auf einer Familienfeier oder so. Vielleicht eine Hochzeit, vielleicht? Das war die Taufe meines Patenkindes und die Frau neben mir meine Schwester, ja. Ja, und dann? Was hat er gesagt? Das werde ich hier nicht wiederholen. Nur so viel, dass seine Beschreibung bei weitem nicht so schmeichelhaft ausfiel wie die, die ich von dir gegeben hätte. Ja, was tun wir jetzt? Jetzt gar nichts. Gar nichts werden wir tun. Im Gegenteil, wir müssen etwas tun. Als erstes werden wir uns nicht mehr sehen. Regel Nummer 1. Und dann? Regel Nummer 2, Zeit gewinnen. Vielleicht sollen wir eine Frau auf ihn ansetzen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Entschuldige. Nee, Mätressen hat er schon genug. Ich dachte eher daran, seinen Verdacht auf eine falsche Spur zu lenken. Wie meinst du das? Dors Geschäfte laufen nicht so gut zur Zeit, glaube ich wenigstens. Der gerissene Fuchs wirkt jedenfalls etwas müde. Und wie alle müden Füchse wird er nervös. Er muss unbedingt etwas zu beißen haben. Ja. Am besten gehst du zu ihm hin und sagst, du hättest den Mann gefunden, den er sucht. Echt? Das ist der einzige Knochen, den wir ihm hinwerfen können, oder hast du eine andere Idee? Und wo soll ich diesen Mann herzaubern? Nirgendwoher. Wir erfinden ihn einfach. Wir liefern ihm eine vollständige Akte, eine falsche Identität. Erfundenen Bericht, romantische Rendezvous, Kerzenlichtdinner. Ja, und das Foto? Fürs Erste reicht ein Name völlig. Das Foto kann warten. Wichtig ist nur Zeit gewinnen. Ja, und wozu? Vielleicht ändert sich die Lage. Victors Wutanfälle sind immer heftig, aber kurz. Und wer weiß? Vielleicht fällt uns bis dahin noch etwas völlig Neues ein. Oder hast du etwas Besseres vorzuschlagen? John Miller. Wer ist das? Circa 1,80 Meter groß. Immer in teuren Klamotten. Ist in den 50ern und sieht aus wie 40. Ansonsten keine Auffälligkeiten. Kenn ich nicht. Ich bin dir gefolgt. Du hast dich mit ihm bei der Pont de Saar verabredet. Ihr habt euch 5 Minuten unterhalten, als ob eine neue Verabredung getroffen werden sollte. Also, ja, ihr habt eure Terminkalender aufgeschlagen. Weiter nichts Spektakuläres. Einziges Zeichen der Vertraulichkeit. Von Weitem habt ihr euch noch einmal zugewinkt. Und woher hast du den Namen? Ein Hotelgast. Hab meine Fantasie nur mit ein paar winzigen, realistischen Details angereichert. Ein bisschen mehr Erfindungsgabe hätte ich dir ehrlich gesagt schon zugetraut. Wieso? Hättest du meinen Liebhaber nicht ein bisschen weiter weg platzieren können? So können wir Victor besser im Auge behalten und die Indizien gezielter streuen, seine Aufmerksamkeit auf einen Gast lenken, der Europa bald wieder verlassen wird. Im Auge des Zyklons wird er uns nicht wahrnehmen. Na dann ran an die Arbeit. Bekomme ich jetzt keinen Kuss? Regel Nummer 3, keinen Verdacht aufkommen lassen. Noch einen? Ja, einen letzten. Den brauche ich jetzt. Verzwickte Sache? Ja, und eine ziemlich seltene dazu. Aha. Sie habe ich gesucht. Ach ja? Stellen Sie sich vor, ich habe ihn. Ja? Den Liebhaber meiner Frau. Sollten wir nicht ungestört darüber sprechen? Sind wir da drüben ungestört, ja? Ja. Na, dann kommen Sie. Übrigens, danke nochmal. Aber wofür? Na, für Ihren Bericht. Einfach, knapp, genau. Naja, also so genau nun auch wiederum nicht. Ja, aber genau genug, um den Mann zu finden. Und so, dass ich das Problem selbst erledigen konnte. Und wie konnten Sie das Problem selbst erledigen? Ich habe ihn umgebracht. Ich muss ein ziemlich dummes Gesicht gemacht haben. Meinst du, er hat was gemerkt? Ich weiß nicht. Er hat mich sehr merkwürdig angeguckt. Und mit dem Bericht, den ich ihm abgeliefert habe, gehören wir jedenfalls zu den ersten Verdächtigen. Du und deine realistischen Details. Hab dich gleich gewarnt. Vielleicht war es auch nur ein unglücklicher Zufall. Hast du sie ihm abgenommen? Was? Ich meine, hast du nicht daran gedacht, dass er vielleicht die gleiche Idee hatte wie wir und eine Leiche erfunden hat? Selbstverständlich können Sie die 50.000 behalten. Sie brauchen nur noch die Leiche zu beseitigen. Damit wäre der Auftrag erledigt. Keine Sorge, ich habe alles sauber hinterlassen. Erwürgen ohne Nebengeräusche, kein Blut, Bettlaken kaum zerknittert. Zimmer 51. Ich finde, ein solcher Service dürfte in diesem Hotel selbstverständlich im Preis inbegriffen sein. Treue Gäste sollten bevorzugt werden, finden Sie nicht auch? Das werden wir gleich feststellen. Deshalb wolltest du mich unbedingt hier treffen. Zimmer 50. Es war noch frei. Und ich hatte gedacht, du, also wir, also... So. Im Moment habe ich wirklich andere Sachen im Kopf. Hier. Der Generalschlüssel für alle Zimmer. Wenn Viktor die Wahrheit gesagt hat, dann liegt da eine Leiche im Zimmer. Ich werde 1:4 gleich überraschen wie einen braven Typen, der in seinem Bett sehen, ruhig alleine schläft. Ich kann nicht. Was? Ich habe Angst. Ich kann nicht. Ach, du Feigling. Ein richtiger Toter. Er ist total blau. Und überhaupt nicht mein Typ. Also, Viktor kennt mich wirklich nicht sehr gut. Und was machen wir jetzt? Wir nehmen ihn mit. Und wie? In meinem Auto. Wir im Kofferraum. Wir verbuddeln ihn irgendwo im Wald. Möglichst weit weg von hier. Na los, roll die Leiche in den Teppich ein. Ich sammle in der Zeit seine Sachen ein. Ein Kunde mehr, der sich ohne zu zeigen durch den Personalausgang dünne gemacht hat. Auch das noch. Was? Noch eine Leiche? Oder was? Eine Pistole. Diese Art von Werkzeug muss man doch an der Rezeption abgeben, hey, oder? Nein, nicht. Hey, nicht berühren. Nicht berühren, die Spuren. Zu spät. Ach, dann pack die Waffe mit ein. Hier muss alles verschwinden. Ja, alles muss verschwinden. Guck dir mal den Teppich an, da hängen ja der Kopf und die Beine raus. Ja, und? Das ist halt meine Schuld, dass der Typ so groß ist. Verdammt, mach das Licht aus! Ja. Was machen Sie hier? Oh. Ich bin's, Philipp. Hortense, darf ich dir Felix vorstellen? Er ist Portier hier im Hotel. Felix, das ist Hortense. Ist dem Personal strikt untersagt, freie Zimmer für Schäferstündchen zu missbrauchen. Jetzt machen Sie als erstes das Licht wieder an, Tür zu und setzen Sie sich. Findest du nicht, dass der Wagen seltsame Geräusche macht? Es sind meine Zähne, die klappern. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Viel kann nicht mehr passieren. Schon genug passiert. Viktor setzt mich unter Druck. Ich fasse einen Toten an, zum ersten Mal in meinem Leben. Und hab zum ersten Mal eine Leiche im Kofferraum. Ganz abgesehen von Felix, der jetzt auch noch eingeweiht ist. Naja. Hortense, wenn der Direktor jemals Wind davon bekommt, bin ich meinen Job los. Mit dem Versprechen, was ich dir abgerungen habe, ist Felix fürs Erste ruhig gestellt. Meinst du das denn jetzt schon wieder? Der ist ehrgeizig, das merkt man auf den ersten Blick. Glaubst du wirklich, die Aussicht auf Beförderung lässt ihn den Mund halten? Ich weiß selbst nicht mal, unter welchem Vorwand ich mit dem Direktor über ihn sprechen könnte. Wenn überhaupt. Hör auf, dir den Kopf zu zerbrechen. Irgendwas wird uns schon einfallen. Oh ja, sowas wie deinen erfundenen Liebhaber? Nein, danke. Wie hätten wir ohne Felix Hilfe die Leiche in den Kofferraum gekriegt, ne? So gezittert hast du. Aha, es war ja so eine geniale Idee, unseren Toten für einen Säufer auszugeben, der gestützt nach Hause zurückgebracht werden muss, weil er nicht mehr aufrecht gehen kann. Stell dir vor, wenn wir jemanden getroffen hätten. Wieso? Ich hätte ihm ruhig erklärt, dass wir unerwünschte Kadaver aus dem Hotel entfernen. Naja, schon gut. Hat ja auch gut geklappt. Sag ich doch. Hier. Der ideale Ort für eine ideale Beerdigung. Dichter Wald. Wir sind weit genug weg. Und die Schaufel liegt auf der Rückbank. Die Schaufel? Der Waldbestattung heißt ein Loch graben. Oder soll ich vielleicht selbst? Na, wie war's? Naja, ich hatte frei. Ach, dann wissen Sie ja noch gar nichts. Gestern hat sich ein Kunde vom Acker gemacht, ohne zu bezahlen. Unglaublich. Nee. Wo kommen wir denn hin, wenn selbst Luxushotels nicht mehr von solch kriminellen Methoden verschont bleiben? Da sieht man mal wieder, wie weit die Dekadenz unserer Gesellschaft schon fortgeschritten ist. Aber das Erstaunlichste ist, dass niemand ihn hat gehen sehen. Keine Spur, kein Gepäck. Als ob er bei uns nie abgestiegen wäre. Unglaublich, wirklich unglaublich. Die Direktion hat uns gebeten, nicht darüber zu sprechen. Unser guter Ruf, Sie verstehen. Aber ich finde, man müsste im Gegenteil alle Leute, Gäste, Mitarbeiter, vernehmen, um den Kerl zu fassen, tot oder lebendig. Tot oder lebendig? Ja, wir müssen ein Exempel statuieren. Wenn es sich rumspricht, dass die Direktion die Geschichte unter den Teppich gekehrt hat. Unter den Teppich? Ja. Dann werden wir hier ständig Zechbriller am Hals haben. Meinen Sie nicht? Ja, sicher. Monsieur Philippe? Philippe genügt. Bitte entschuldigen Sie, wenn ich Ihre Unterhaltung unterbreche. Nein, wir waren gerade fertig. Gibt es hier einen ruhigeren Ort, wo wir uns ungestört unterhalten könnten? Es wird langsam zur Gewohnheit, wie mir scheint. Bitte? Ja, natürlich. Folgen Sie mir. Da entlang. Niemand kann uns hören? Sind Sie sicher? Sie können sich nicht vorstellen, was diese Sessel hier schon alles mitbekommen haben. Ach ja? Kleine und unbedeutende, große und selbst Staatsgeheimnisse. Wenn auch nur ein einziges Wort von dem, was Sie mir zu sagen haben, diesen Ort ohne unser gemeinsames Einverständnis verlassen sollte, bedeutete das Ende unseres guten Rufs. Hier können wir in aller Ruhe reden und niemand wird uns stören. Hier sind wir sicher. Ja, nun, es ist so. Ich war hier mit einem Herrn verabredet. Und er ist nicht erschienen. Ich kümmere mich ausschließlich um das Wohlergehen unserer Gäste. Eben, er ist hier abgestiegen. Oh. Wenn es um ein, intimes Treffen geht, drücken wir ein Auge zu. Aber unser Haus kann es weder gutheißen noch begünstigen. Was? Da irren Sie sich aber gewaltig. Sehe ich so aus? Ehrlich gesagt, nein. Er ist mein Bruder. Bruder? Wir wollten uns hier treffen. Wir sollten eine bestimmte Angelegenheit regeln. Eine Erbschaft? Ja, genau, eine Erbschaft. Da empfiehlt sich eher ein Notar. Ich habe meinen Bruder nicht mehr gesehen. Vielleicht war er verhindert. Das müsste aber eine sehr schwerwiegende Verhinderung gewesen sein. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Wie sind Sie auf mich gekommen? Ich habe beim Empfang nach Mr. Nobody gefragt und seine Zimmernummer genannt. Die junge Dame hat ein Gesicht gemacht, als sei ihr beim Sonntagsessen bei den Schwiegereltern eine Gräte im Hals stecken geblieben. Sie schickte mich weiter zu Ihnen und meinte, Sie würden mir sicherlich ein paar Fragen stellen. Ja. Aber ich stelle hier die Fragen. Ja? Wissen Sie, wo er ist? Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? vor 4 Tagen. Die Zeit, die mir blieb, um all meine Angelegenheiten zu erledigen und alles für unser Treffen zu regeln. Wir waren in seinem Zimmer verabredet, in der 51. Zimmer 51? Zimmer 51. Zimmer 51? Ja. Da, wo wir... Ja. Also der Tote ist genau der... Ja, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß. Auch wenn ich ihre Geschichte nicht ganz geschluckt habe. Irgendwas daran klang falsch. Und jetzt hast du den Auftrag, Nachforschung über einen Kunden einzustellen, an dessen Verschwinden du selbst beteiligt warst. Du könntest einen Mann erfinden, der... Oh, nein, das reicht. Bitte behalt deine Einfälle für dich. Und überhaupt, was soll diese Schnapsidee hier mit dem Konzert? Ja, wenn wir uns schon nicht aus dem Weg gehen können, sollten wir zumindest diskret sein. Außerdem wirkt Musik entspannend. Du kommst mir sehr nervös vor. Ich mag keine Musik. Und Felix? Was soll ich mit ihm machen? Er ist schon zu mir gekommen wegen seiner Beförderung. Sie lasse zu sehr auf sich warten. Es sind gerade 2 Tage vergangen. Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Dass man Zeit für so eine delikate Sache brauche. Man könne doch nicht gleich beim Direktor mit der Tür ins Haus fallen und um eine Stelle als Page für einen Jungen bitten, der gerade als Portier angeheuert hat. So. Weißt du, was er mir geantwortet hat? Page? Er stellt sich was völlig anderes vor. Er will an den Empfang. Hab ich es dir nicht prophezeit? Ein Erpresser ist er auch. Wenn er bis morgen nichts Neues hört, spricht er mit Viktor. Ja, morgen ist schon in ein paar Stunden. Oh, was soll ich ihm bloß erzählen? Was soll ich ihm bloß erzählen? Nichts, gar nichts. Zeig ihm, dass wir die Stärkeren sind, dass wir keine Angst vor ihm haben. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass er zum Direktor geht. Jetzt hast du wirklich mal zu viel Fantasie. Also bitte. Wenn er doch zum Ruhe jetzt. Geht, es geht los. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Alles stimmt in meinem Bericht. Alles. Ich schwöre. Ich bin doch Profi. Ob was stimmt oder nicht, ist mir scheißegal. Aber der Mann, den ich erwürgt habe, war der Falsche und Sie sind schuld. Das ist Ihnen hoffentlich eine Lektion. So, und jetzt werden Sie den Burschen finden. Und dieses Mal bin ich absolute Gewissheit. Dafür brauche ich ein Foto, wo Sie beide zu sehen sind. Antos und er. Aber ich befürchte, die beiden werden jetzt auf der Hut sein. Warum sollten Sie? Deine Rippe ist geprellt. Tut's weh hier? Übertreib doch nicht, Philipp. Da kann man nur warten. Das geht schon von allein wieder weg. Du warst doch bis jetzt immer so kreativ. Jetzt enttäuschst du mich aber. Viktor will eine Leiche, also finden wir eine. Wir bringen sie in einem Zimmer unter und machen davon eine Aufnahme, damit er den unwiderlegbaren Beweis bekommt. Im Bild sichtbar lassen wir einen BH von mir auf dem Bett liegen. Am Detail erkennt man den Profi. Wo willst du denn einen Toten finden, ne? Im Altersheim oder was? Na, ich weiß es nicht. Moment. Und wenn wir jemanden finden, der gerade verstorben ist, wir sehen die Todesanzeigen durch, machen eine Beerdigung ausfindig und wenn die Zeremonie vorbei ist, kommen wir abends, wenn alles wieder ruhig ist, zurück und buddeln die frische Leiche aus. Was? Ja. Na bitte, hier haben wir ihn. Wen? Gustav Martoniak. Ein einfacher Toter. Der einzige ohne Diplome, Orden und Medaillen. Oh, dazu noch Beisetzung im engsten Familienkreis. Die Beerdigung findet morgen statt. Wir haben ihn, den idealen Anwärter. Wir sollen eine Leiche ausbuddeln? Bist du noch bei Trost? Ohne mich, danke. Hey, willst du mich jetzt mit meinen kaputten Rippen alleine lassen? Du hast eine einzige geprellte Rippe, und zwar hier. Oh, ich finde schon jemand. Hör zu, wegen deiner Beförderung. Ich habe mit dem Direktor darüber geredet. Also, zur Hälfte habe ich ihn schon überzeugt. Zur Hälfte? Ja, aber eben noch nicht ganz. Also, vorher musst du mir noch etwas versprechen und noch einen Gefallen tun. Ja, aber das hatten wir ganz... Also, erstens, kein Wort zur Leitung über das, was du weißt. Denunzianten mag der Chef nicht. Und der Gefallen? Ja, also, mein Anliegen ist etwas heikel. Ich bin ja schon einiges gewohnt. Aber wenn es darum geht, jemanden umzubringen, da mache ich nicht mit. Nein, der Mann ist schon tot. Ich brauche nur einen Körper. Einen toten Körper? Einen Toten. Einen Toten. Einen Toten aus dem Totenreich. Ein Kadaver? Ein Aas? Einen Toten, ja, einen Toten. Oh. Je weniger du darüber weißt, desto besser für dich. Für uns beide übrigens. Oh. Außerdem, wer wird schon 15.000 Euro ablehnen? Steuerfrei natürlich. Die sind echt oder hast du etwa Zweifel? Du bekommst noch mal so viel, wenn die Arbeit fertig ist. Interessanter als Camis Angebot. Camille? Die, die nach ihrem Bruder sucht? Ja. Glauben Sie nicht, Sie wären der Einzige. Kriege ich einen Tausender angeboten, dann erzähle ich, was ich weiß. Das nennt man freie Marktwirtschaft. Angebot und Nachfrage. Und was hast du ihr erzählt? Ich habe ihr gesagt, ihr Bruder kam nie zu dem Treffen, weil er tot ist. Mehr aber auch nicht. Sie hatte nur einen Tausender dabei. Man nimmt, was man kriegen kann. Nichts über die Beseitigung der Leiche? Ich sagte Ihnen schon, es war nur ein Tausender im Spiel. Also mein Angebot sprengt diesen Rahmen ja eindeutig. Aber das scheint dich ja nicht zu interessieren. Haben Sie Ihre Wahl schon getroffen oder muss ich mir selbst einen Toten suchen? Steht in der Zeitung. Die Anzeige habe ich rot eingekreist. Wie? Ausbuddeln muss ich ihn auch noch? Es ist so fürchterlich, verstehen Sie? Was soll ich jetzt machen? Es findet sich immer eine Lösung. Was glauben Sie, was ich bis jetzt alles versucht habe? So oft bin ich gescheitert. Ich bin ein richtiger Pechvogel. Oh. Haben Sie noch ein Papiertaschentuch? Im Badezimmer. Danke. Ich will mich frisch machen. Ich sehe sicher schrecklich aus. Ach. Alles klar. Felix macht es. Psst, nicht so laut. Warum? Er wird dir eine Leiche bringen und du glaubst ihm? Eine kleine Notlüge und ein Häufchen Scheine haben ihn überzeugt. Ist jemand im Bad? Darf ich Ihre Gesichtscreme benutzen? Nur zu. Im Schrank habe ich noch einen vollen Topf. Merci. Keine Ursache. Überraschung. Was macht die denn hier? Sie platzte in Tränen aufgelöst hier herein und fiel mir um den Hals. Von den wirren Erklärungen habe ich nichts verstanden, nur eines ist sicher. Sie weiß über den Toten Bescheid. Felix hat es ihr erzählt. Camille, es tut mir wirklich sehr leid um Ihren Bruder. Du lässt aber auch kein Fettnäpfchen aus. Ach, lassen Sie. Er konnte es nicht wissen. Gibt's jetzt Probleme mit der Erbschaft? Es gibt keine Erbschaft. Der Mann war ein Profikiller. Ihr Bruder war ein Profikiller? Ach, ich habe keinen Bruder. Keinen Bruder? Ich habe gelogen. Ich konnte doch nicht nach Mr. Nobody, den Profikiller, fragen. Ich habe ihn angeheuert. Wir sollten uns hier treffen und den Vertrag abschließen. Was, den Vertrag? Was für ein Vertrag? Ha, sollte ein Mann ermordet werden? Nein, eine Frau. Eine Frau? Haben Sie nie diese Erschöpfung empfunden? Diese Müdigkeit, die Sie nie zum Ziel kommen lässt? Diesen Verdruss, der sich in jede Minute einschleicht und die Stunden zur Ewigkeit werden lässt? Obwohl eigentlich alles gut ist. Sie sind gesund, Sie sehen auch passabel aus. Geldmangel gibt es nicht. Sie haben Freunde, die Familie ist so weit entfernt, dass Ihnen die Sonntagstreffen erspart bleiben. Sie haben einen Liebhaber und auch zwei, eine große Wohnung. An Arbeit fehlt es auch nicht. Zerstreuung gibt es genug. Und dann... An einem schönen Morgen stehen Sie auf. Der Himmel ist blau, die Sonne ist gelb, die Bäume grün. Und alles kommt Ihnen grau vor. Ohne besonderen Grund. Das Grau geht ins Schwarze über, ins Tiefschwarze. Sie sind aber zu feige, die Tat durchzuführen, die das Übel endgültig beseitigen würde. Und so kam Moment, es. Welche Tat? Das Ziel des Vertrages war ich selbst. Weinen Sie jetzt, weil Ihr Mörder gestorben ist? Im Moment, Camille, können Sie nichts anderes tun, als mir einen neuen Mörder zu suchen. Versuchen, in Ihrem Zimmer zur Ruhe zu kommen. Ach, Sie haben recht. Sie hatten schon viel Geduld mit mir. Ich bedanke mich für Ihr Verständnis. Bei Ihnen aber nicht. Sie wird doch nicht denken, dass ich ihn ermordet habe. Weiß ich, was ihr durch den Kopf geht. Dort, der blaue Wagen. Und das Bild? Ich habe da was Besseres. Raten Sie mal, was ich in seiner Tasche gefunden habe. Diesen BH? Ja, ein Träger ragte heraus. Dieses Mal sind Sie aber sicher. Ja, absolut. Gestern bin ich auch Ihrer Frau den ganzen Tag gefolgt. Sie hat mit ihrer Freundin zu Mittag gegessen. Anschließend sind 2 Stunden vergangen, in denen sie, jedoch ohne etwas zu kaufen, von Laden zu Laden ging. Viele Läden, sehr, sehr viele Läden. Handtasche, Schuhe, Kleider, eine Unterwäsche, Blumen, Buchhandlung, wieder Schuhe. Ich habe sogar einen Moment geglaubt, sie hätte Verdacht geschöpft und würde versuchen, mich abzuschütteln. Aber gegen 4 Uhr betrat sie ein Hotel. Dort blieb sie 3 Stunden und kam mit ihrem Liebhaber wieder heraus. Sie haben sich in aller Öffentlichkeit geküsst. Machten sich nicht die geringste Mühe, irgendetwas zu verheimlichen. Dann gingen sie auseinander. Jeder in seine Richtung. Ich dem Liebhaber hinterher. Und jetzt hier das Ergebnis. Angeber, Plastiktüten, Kassenpfandflaschen. Ich sehe nichts. Wie? Gibt's einen doppelten Boden? Was? Lassen Sie mal sehen. Oh, verflucht. Felix. Wenn ich den Kerl zwischen die Finger kriege. Auf das Personal ist auch kein Verlass mehr. Was quatschst du da? Und das bei einem Hotel der höchsten Kategorie. Es geht alles den Bach runter. Was geht den Bach runter? Felix sollte alles erledigen. Felix! Nichts hat er gemacht, nichts! Ich kenne diesen Felix nicht. Und wer was zu erledigen hat, interessiert mich auch nicht. Er ist Portier im Hotel. So, willst du mich verarschen? Nein, ich schwöre es. Er sollte mir den Typ hierher bringen. Der Portier? Ja, der Portier. Du hast noch jemand eingespannt, du dumme Sau? Das ist doch nicht wahr. Also, in den Kofferraum mit dir. Nein, los, nein. Steig ein. Nein, bitte. Ich knöpfe diesen Felix vor. Nein. Der wird mich schon aufklären. Nein. Und du machst dir Gedanken über deinen scheiß Zwischenhandel. Bitte nicht riesen. Nein, ich hab Klaustrophobie. Das bildest du dir nur ein. Luft. Ich kriege eine Luft. Beruhige dich, hä? Stress verbraucht nur Sauerstoff. Nein. Ich geb dir einen guten Rat. Hör auf mit dem Radau. Halt, Felix, hier geblieben. Wo laufen Sie hin? Haben Sie es so eilig? Ich habe keine Zeit. Ich muss zum Bahnhof. Ich darf den Zug nicht verpassen. Wenn das nicht nach einer Flucht aussieht. Ach, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Ich will nur weit genug weg sein, wenn die Sache brenzlig wird. Victor ist hinter mir her. Je weniger man mit so einem Typen zu tun hat, desto besser. Und warum sucht er Sie? Ist mir egal. Hat das vielleicht mit Philipp zu tun? Wir sollten uns treffen, aber er ist nicht gekommen. Na und, was habe ich damit zu tun? Er hat mir gestern noch gesagt, Sie würden ihm helfen. Haben Sie das getan, warum er Sie gebeten hat? Oh, ich hatte es vor, ganz ehrlich. Ich wollte sogar bei der Beerdigung dabei sein, die er mir genannt hatte. Ich habe sie aber verpasst. Verpasst? Ja, wie soll man unter 10.000 Gräbern den richtigen Namen finden? Ich hatte sogar schon an eine andere Beerdigung gedacht, denn wenn ich richtig verstanden habe, ging es ihm nur um eine Leiche. Nur während ich noch suchte, habe ich überlegt, lohnt es sich wirklich für 30.000 Euro jemand auszugraben, wenn ich schon 15.000 in der Tasche habe? Sie haben es also nicht getan. Ich verpiss mich, habe ich dir noch gesagt. Ist zu gefährlich. Felix! Die Zukunft ist eine Einbahnstraße. An Ihrer Stelle würde ich da ein bisschen genauer hingucken. Felix? Der Kofferraum ist abgeschlossen. Ein Kuhfuß! Du brauchst einen Kuhfuß! Was ist das? Kuhfuß! Ich weiß nicht mal, dass es sowas gibt. Guck in dein Auto! So eine Eisenstange! Irgendwas, was du als Hebel ansetzen kannst! Oh Mann! Otos! Otos! Kein Stress. Das erhöht nur den Sauerstoffverbrauch. Ich habe was gefunden. Oh. Ja. Das war höchste Zeit. War das Victor? Höchste Zeit. Ja, er sucht jetzt nach Felix. Wenn er ihn findet, kann er was erleben. Er wird ihn nicht finden. Weg ist er, unser Felix. Was? Nur ein Depp kann 15.000 Euro in den Wind schießen, einfach so, für ein Versprechen. Was hättest du denn an meiner Stelle gemacht? Du, die immer so geniale Ideen hat. Die Scheine durchgeschnitten und ihm die andere Hälfte erst nach abgeschlossener Arbeit gegeben. Ja, daran habe ich nicht gedacht. Eben. Genau das ist das Problem. Willst du mir jetzt eine Szene machen oder was? Dann gehe ich lieber wieder zurück in meinen Kofferraum. Tu's doch. Und was passiert jetzt, wenn Victor erfährt, dass Felix das Weite gesucht hat? Er wird es schnell rauskriegen. Er wird wütend sein. Und hierher kommen. Er wird den Kofferraum aufmachen. Und der wird leer sein. Das wird ihn noch wütender machen. Und er wird zu dir kommen. Lass uns überlegen. Was brauchen wir genau? Eine Leiche? Genauer gesagt, meinen Geliebten. Oder? Meine Geliebte? Was haben wir noch zur Verfügung? Keine Ahnung. Ein Portier auf der Flucht. Camille, sie will doch umgebracht werden. Ja, nehmen wir an, Victor überrascht uns, Camille und mich, in einer eindeutigen Situation. Du meinst, du willst ihm weismachen, dass du ihn mit Camille betrügst? Warum nicht? Sie sieht doch immer noch gut aus. Außerdem sind das Dinge, die unter Frauen schon mal vorkommen. Okay, gut, in Ordnung. Es würde also so laufen. Also ich gehe zu Victor und sage ihm, ich hätte euch beide erwischt. Er geht dann zu Camille, die ihren eigenen Mord nie verhindern würde. Egal, wie er auch aussehen sollte. Bist du sicher, dass es klappt? Nee, als erstes wird er dich töten. Was? Nein. Besser ist es, wenn Victor Camille und mich auf frischer Tat ertappt. In einer eindeutigen... Ein Kuss auf den Mund. Das wird reichen. Ich spreche gleich mit Camille. Sie schien mir so verzweifelt darüber, dass sie keinen Mörder mehr auf den Fersen hat, dass sie mein Angebot begeistern wird. Jetzt den zweiten Flur rechts. Zu feige, mir unter die Augen zu treten, was? Sagen wir, ich bleibe in Deckung. Ja. Hätten Sie mir geglaubt, wenn ich Ihnen gesagt hätte, dass ich mich schon wieder geirrt habe? Ja. Dass es das Beste wäre, Sie in Flagranti zu erwischen, um absolut sicher zu sein? Ja? Also, was jetzt? Den Flur immer geradeaus. Ja. Und jetzt gehen Sie bei der nächsten Kreuzung links. Ja, gut, weiter. Bleiben Sie an der Ecke. An ja. der Ecke bleiben. Ja, ist gut. Wenn ich mich recht erinnere, steht da eine große Grünpflanze. Richtig, richtig. Und jetzt? Ja. Zimmer 147. Sie wird bald rauskommen. Dann gehört Ihnen der Kunde. Gut, aber wenn... Da ist sie. Sag ich doch. Sie küsst den Kerl. Ich sehe seine Visage nicht, aber sie küsst ihn. Ja, sag ich doch. Na dann los. Hey, warten Sie, bis Hortense im Aufzug ist. Was warten? Ja, verdammt. Ja, ja. Ja, aber jetzt. Sie wünschen? Dürfte ich den Herrn sprechen? Den Herrn? Ich bin alleine. Aber die Frau, die gerade rauskam, mit wem hat die sich getroffen? Ja, mit mir. Wer sind Sie? Na, ich bin Ihr Lebensgefährte von Hortense, der Frau, die hier gerade rauskam. Ach, Sie sind es. Kommen Sie bitte rein. Ich hatte Sie nicht so schnell erwartet. Was soll das heißen? Sie sind derjenige, der mir aus der Patsche helfen soll. Bitte? Ja, meine Probleme lösen wird. Endgültig. Ich verstehe nicht. Verzeihen Sie meine Ungeduld. Setzen Sie sich. Möchten Sie etwas trinken? Ich bin nicht hier, um was zu trinken. Ich weiß. Ja, aber was wollen Sie von mir? Sind Sie nicht hier, um mich zu ermorden? Nein, den Liebhaber meiner Frau... Ja, das bin ich. Also los, schießen Sie doch. Ich habe überhaupt keine Waffe. Nein? Zu gefährlich. Ja, dann erwürgen Sie mich. Die Formkordel bietet sich an. Was? Oder ersticken Sie mich. Dort sind zwei Kissen. Oder gehen wir ins Bad. Ertränken Sie mich. Sehr wirkungsvoll. Ich werde mich nicht wehren. Versprochen. Versprochen. Na, was zögern Sie? Man hat mir gesagt, Sie seien ein Profi. Ja, ein Profi. Und wer ist man? Sie suchen doch eine Leiche und ich suche einen Mörder. Ich bin kein Mörder. Das passiert nur mir. Wenn Sie lieber einen Serienkiller? Naja, mir hätte schon einer gereicht, der seine besudelte Ehre in Blut waschen will. Ja, aber eine Frau umbringen, wissen Sie... Sie lehnen ab? Ich glaube Ihnen Ihre Geschichte nicht mal. Was? Aber eine Frau, die keine Angst vor dem Tod hat? Na? Ja. Wir zwei sollten zusammenarbeiten. Mhm. Wir könnten manches Ding gemeinsam drehen. Hm? Mhm. Ja, sogar gefährlichere Dinge. Mhm. Sie könnten Hortense ersetzen. Oh. Ja. Also ich glaube, mit Ihnen, wir zwei können es weit bringen. Warum nicht? Ist das Risiko auch richtig groß? Ah, keine Sorge, Sie kommen auf Ihre Kosten. Versprochen. Tja. Und zuerst hauen wir hier ab, ohne zu bezahlen. Schon wieder ist jemand abgehauen, ohne zu bezahlen. In was für einer Welt leben wir eigentlich? Das Gleiche wie immer, Monsieur Philipp? Ja, das Gleiche. Zweimal. Ah. Ich warte auf jemanden. Oh. Außerdem habe ich gehört, er ist nicht allein gegangen. Eine Frau hat ihn begleitet. Eine Kundin. Sie ist hier vor ein, zwei Tagen abgestiegen, jedenfalls viel später als er. Sie hat aber ihr Zimmer bezahlt. Wissen Sie, was der Direktor gesagt hat? Nee. Den hätten wir vom Hals. Ich habe gehört, er stand bei uns so hoch in der Kreide, dass es billiger war, ihn loszuwerden. Verstehe. Es kommt ein Moment, da sind es so viele Nullen, dass man den Durchblick verliert. Eine mehr oder weniger fällt da nicht besonders auf. Also eine mehr ist mir lieber. Entschuldige die Verspätung. Ich musste noch was erledigen. Viktors Schuld begleichen. Jetzt bin ich vollkommen blank. Glaubst du, Viktor und Camille sind weit weg? Ach, weiter zumindest als Felix. Sie haben weniger Geld, aber mehr Fantasie. Das gleicht sich aus. Die Lügen sind auch gerecht verteilt. Und du? Habe ich gelogen? Nein, nein, nein. Was du vorhast. Ich will auch weg. Jetzt, wo ich Viktor endlich los bin. Es war gut, dich getroffen zu haben. Unsere Wege gehen jetzt auseinander. Ich wollte dir Adieu sagen. Ist das alles? Sie hat ja nicht mal ihr Glas angerührt. Ich nehme das zweite auch. Ich kann es jetzt gut gebrauchen. Geschäfte und Gefühle von Pierre-Jean Bouillet aus dem Französischen von Jean-Louis Marie. Es sprachen Philippe Hussein Michael Cirpici, Hortense Franziska Petri, Felix Sebastian Weber, Victor Michael Brandner, Camille Terza Hase und Jörg Löw als Roger. Technische Realisation Nico Schütte, Regieassistenz Nadja Kukuli-Marx, Regie Christoph Pragua. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010.